weg, meck, meck. Und keiner von euch sieben hier geht, wenn ich fort bin, an die Tür. Und klopft der Wolf, macht ihn nicht auf, sonst frisst er euch auf einmal auf. Der Wolf ist ein gar böses Tier, vertraut ihm nicht, versprecht es mir. Die Mutter ging auf Wiedersehen, doch kaum hat das der Wolf gesehen, da schlich er zu dem Geisenhaus und dacht, das gibt nen feinen Schmaus. Er klopfte bum bum an das Tor, die Geißlein riefen all im Chor: Die Mutter, die ist nicht daheim, wir lassen keinen Wolf herein. Da lief der Wolf zum Müller schnell und taucht die Pfoten in das Mehl. Und Kreide fraß er auf der Stelle, dass seine Stimme hoch und hell. Er klopfte wieder und rief fein: Ich bin das liebe Mütterlein. Da machten sie die Türe auf, da fraß der Wolf sechs Geißlein auf. Das siebte lief zur Mutter dann, die holte einen Jägersmann. Der schnitt den Wolfsbauch auf, zwei, drei, sechs Geißlein holt er wieder bei. Den Bauch vom Wolf, ehe er erwacht, hat man schnell wieder zugemacht. Doch legte vorher man hinein gar manchen großen, schweren Stein. Und als der Wolf von dannen ging, sein Bauch ganz tief herunterhing, er dachte sich, nanu, was ruppelt denn da immerzu? Als einen Brunnen er erblickt, zum Saufen sich tief niederbückt, er trank zur Strafe, er in Not, und alles rief, der Wolf ist tot.